der Agent des israelischen Geheimdienstes. Jude und mexikanischer Staatsbürger. Dr. Bernstein, der Geliebte Sarahs und zynischer Kommentator ihrer Zweifel an der Politik Israels. Ihm hatte er den Ring abjagen wollen. Denn dieser Ring schien ihm die Antwort auf alle ungelösten Fragen unserer Operation. Der Schlüssel zu seiner verloren gegangenen Identität. Das Schwert des Alexander, das den unentwirrbaren Knoten mit einem Schlag lösen sollte. Felix fasste in seine Jackentasche und fühlte die nun leere Fassung des Rings, den er den Mestizen im Hafen von Coatzacoalcos abgenommen hatte, während er hinter einem Bullauge des gerade ablegenden Tankers SS Emitter das Gesicht Sarah Kleins entdeckte. An Bord dieses Tankers befand sich jetzt das glasklare, wasserhelle Geheimnis, möglicherweise in Händen der wunderbarerweise von den Toten auferstandenen Sarah Klein. Von Anbeginn unseres Abenteuers an habe ich geschworen, vollständig verfügbar zu sein, mich jeder Situation zu stellen. Jeder Eingebung.